Erster Mose rief alle Israeliten zusammen. Er sagte ihnen, was Gott befohlen hatte. 6 Tage sollt ihr arbeiten. Der 7. Tag ist ein Ruhetag für Gott. An diesem Tag soll niemand arbeiten. Wer arbeitet, muss sterben. 3. Am Sabbat dürft ihr kein Feuer machen. Das gilt für alle eure Häuser. 4. Mose sagte allen Israeliten. Er sprach, das hat Gott befohlen. 5. Gebt Gott eine Gabe von eurem Besitz. Jeder, der möchte, soll etwas bringen. Bringt Gold, Silber und Kupfer. 6. Bringt auch blauen und roten Stoff. Bringt feines Leinen und Ziegenhaar. 7. Bringt rote Schaffelle. Bringt Sekufelle und Akazienholz. 8. Bringt Öl für die Lampe. Bringt Gewürze für das Salböl. Bringt Gewürze für den guten Rauch. 9. Bringt Onyxsteine und Edelsteine. Sie sind für das Priestergewand. 10. Alle geschickten Leute sollen kommen. Sie sollen alles machen, was Gott wollte. 11. Sie sollen das Zelt Gottes bauen. Sie sollen die Wände, die Decke und die Haken machen. Auch die Bretter, Riegel, Säulen und Füße. 12. Sie sollen die Lade mit ihren Stangen machen. Auch den Deckel und den Vorhang. 13. Sie sollen den Tisch mit seinen Stangen machen. Auch alle Geräte und das Brot. 14. Sie sollen den Leuchter mit seinen Geräten machen. Auch die Lampen und das Öl dafür. 15. Sie sollen den Räucheraltar mit Stangen machen. Auch das Salböl und den guten Rauch. Und den Vorhang für die Tür des Zeltes. 16. Sie sollen den Altar für Opfer machen. Er braucht ein Gitter aus Bronze, Stangen und Geräte. Auch das Becken mit seinem Fuß. 17. Sie sollen die Vorhänge für den Hof machen. Auch die Säulen mit ihren Füßen. Und den Vorhang für das Tor des Hofes. 18. Sie sollen die Heringe für das Zelt machen. Auch die Heringe für den Hof und die Seile. 19. Sie sollen die schönen Kleider für den Dienst machen. Die heiligen Kleider für Aaron, den Priester. Und die Kleider für seine Söhne. 20. Danach gingen alle Israeliten von Mose weg. 21. Dann kam jeder, der wollte. Sie brachten Gott Geschenke. Die Geschenke waren für das Zelt Gottes. Auch für den Dienst und die heiligen Kleider. 22. Männer und Frauen brachten Geschenke. Sie brachten Spangen, Ohrringe und Ringe. Sie brachten Goldschmuck. Sie brachten auch Gold für Gott. 23. Wer blauen und roten Stoff hatte, brachte ihn. Wer feines Leinen und Ziegenhaar hatte, brachte es. Wer rote Schaffelle und Sekufelle hatte, brachte sie. 24. Wer Silber und Kupfer geben wollte, brachte es. Das war ein Geschenk für Gott. Wer Akazienholz hatte, brachte es auch. 25. Alle geschickten Frauen spannen Fäden. Sie brachten die Fäden. Es war blauer und roter Stoff und feines Leinen. 26. Alle geschickten Frauen spannen Ziegenhaar. Sie taten es, weil sie es wollten. 27. Die Anführer brachten Onyxsteine und Edelsteine. Sie waren für das Priestergewand. 28. Sie brachten auch Gewürze und Öl. Für die Lampe, das Salböl und den guten Rauch. 29. Alle Männer und Frauen, die wollten, brachten Geschenke. Gott hatte diese Arbeit durch Mose befohlen. Die Israeliten gaben ihre Geschenke freiwillig für Gott. 30. Mose sprach zu den Israeliten. Er sagte, hört zu. Gott hat Bezalel ausgewählt. Bezalel ist der Sohn von Uri. Er ist vom Stamm Juda. 31. Gott gab ihm seinen Geist. Er gab ihm Geschick und Wissen. Er gab ihm viele Fähigkeiten. 32. Er kann schöne Dinge planen. Er kann mit Gold, Silber und Kupfer arbeiten. 33. Er kann Steine schneiden und Holz bearbeiten. Er kann alle Arten von Handwerk machen. 34. Gott gab ihm auch die Gabe zu lehren. Er gab sie auch Oholiab. Oholiab ist der Sohn von Ahisamach. Er ist vom Stamm den 35. Gott gab ihnen viel Geschick. Sie können alle Arbeiten machen. Wie ein Handwerker oder ein Weber. Sie können mit blauem und rotem Stoff arbeiten. Sie können alles machen und planen.